Alice im Wunderland. Nach dem Abenteuer von Lewis Carroll. Gelesen von Katharina Thalbach. Erstes Kapitel. Hinunter in den Kaninchenbau. Alice fing an, sich zu langweilen. Sie saß schon lange bei ihrer Schwester am Ufer und hatte nichts zu tun. Das Buch, das ihre Schwester las, gefiel ihr nicht, denn es waren weder Bilder noch Gespräche darin. Und was nützen Bücher, dachte Alice, ohne Bilder und Gespräche? Sie überlegte sich eben, so gut es ging, denn sie war schläfrig und ganz benommen von der Hitze, ob es der Mühe wert sei, aufzustehen und Gänseblümchen zu pflücken, um eine Kette damit zu machen, als plötzlich ein weißes Kaninchen mit roten Augen dicht an ihr vorbeirannte. Dies war nicht unbedingt sehr merkwürdig. Alice fand es auch nicht sehr ungewöhnlich, dass sie das Kaninchen sagen hörte, oh weh, ich werde zu spät kommen. Als sie später noch einmal daran dachte, fiel ihr ein, dass sie sich darüber hätte wundern sollen, doch zu der Zeit kam es ihr ganz natürlich vor. Aber als das Kaninchen seine Uhr aus der Westentasche zog, nach der Zeit sah und eilig fortlief, sprang Alice auf. Denn es war ihr bisher noch nie untergekommen, ein Kaninchen mit einer Westentasche und einer Uhr darin zu sehen. Vor Neugierde brennend rannte sie ihm über den Grasplatz nach und kam gerade noch rechtzeitig, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen. Im nächsten Augenblick war sie ihm in das Loch hinterhergesprungen, ohne nachzudenken, wie in aller Welt sie wieder herauskommen könnte. Der Eingang zum Kaninchenbau lief erst geradeaus wie ein Tunnel und ging dann plötzlich abwärts. Ehe Alice noch daran denken konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu fragen, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie, nach unten zu blicken, um zu sehen, wohin der Brunnen führte, aber es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Da besah sie die Wände des Brunnens und bemerkte, dass sie mit Küchenschränken und Bücherbrettern bedeckt waren. Hier und da erblickte sie Landkarten und Bilder an Haken aufgehängt. Sie nahm im Vorbeifallen von einem der Bretter ein Töpfchen mit der Aufschrift Orangenmarmelade, aber zu ihrem großen Verdruss war es leer. Sie wollte es nicht fallen lassen, aus Furcht, jemand unter sich zu töten, und es gelang ihr, es in einen anderen Schrank zu stellen, an dem sie vorbeikam. »Nun«, dachte Alice, »nach einem solchen Fall werde ich mir nichts mehr daraus machen, wenn ich die Treppe hinunterstolpere. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht ein Wort darüber verlieren, selbst wenn ich von der Dachspitze hinunterfiele.« Was sehr wahrscheinlich war. »Hinunter, hinunter, hinunter«, wollte denn der Fall nie enden. »Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin«, sagte sie laut. »Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein, mal nachdenken. Das wären 850 Meilen, glaube ich.« Denn ihr müsst wissen, Alice hatte dies in der Schule gelernt. Und obgleich es keine sehr gute Gelegenheit war, ihre Kenntnisse zu zeigen, da niemand zum Zuhören da war, so übte sie doch ein wenig. »Ja, das ist ungefähr die Entfernung. Aber zu welchem Längen- und Breitengrade ich wohl gekommen sein mag?« Alice hatte nicht die geringste Ahnung, was Längengrad noch Breitengrad war, doch gefielen ihr die Worte großartig und waren nett auszusprechen. Bald sprach sie weiter. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Antipathien, glaube ich. Diesmal war es ihr ganz lieb, dass niemand zuhörte, denn das Wort klang für sie nicht richtig. Aber natürlich werde ich sie fragen müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe Dame, ist dies Neuseeland oder Australien? Und sie versuchte dabei zu knixen. Denk doch, knixen, wenn man durch die Luft fällt, könntet ihr das fertig kriegen? Aber sie werden mich für ein unwissendes kleines Mädchen halten, wenn ich frage. Nein, fragen geht nicht, aber vielleicht sehe ich es irgendwo aufgeschrieben. Hinunter, hinunter, hinunter. Sie konnte nichts weiter tun, also redete Alice einfach weiter. Dina wird mich gewiss heute Abend recht suchen. Dina war die Katze. Ich hoffe, Sie werden Ihren Napf Milch zur Teestunde nicht vergessen. Dina, Mietz! Ich wollte, du wärest hier unten bei mir. Ich mache mir nur Sorgen, dass es keine Mäuse in der Luft gibt. Aber du könntest einen Spatzen fangen. Die wird es hier in der Luft wohl geben, glaubst du nicht? Und Katzen fressen doch Spatzen. Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum weiter. Fressen Katzen gern Spatzen, fressen Katzen gern Spatzen, fressen Spatzen gern Katzen. Und da ihr niemand antworten konnte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte. Sie fühlte, dass sie einschlief. Eben hatte sie angefangen zu träumen, sie gehe Hand in Hand mit Dina spazieren und frage sie ganz ernsthaft, »Nun, Dina, sage die Wahrheit. Hast du je einen Spatzen gefressen?« Als sie mit einem Male plump, plump auf einem Haufen aus trockenem Laub und Reisig zu liegen kam. Und damit war der Fall vorbei. Alice hatte sich gar nicht wehgetan. Sie sprang sogleich auf und sah in die Höhe, aber es war dunkel über ihr. Vor ihr lag ein zweiter langer Gang. Und sie konnte noch eben das weiße Kaninchen darin entlanglaufen sehen. Es war keinen Augenblick zu verlieren. Alice rannte wie der Wind los und hörte es gerade noch sagen, als es um eine Ecke bog. »Oh, Ohren und Schnurrbart, wie spät es ist!« Sie war dicht hinter ihm, aber als sie um die Ecke bog, da war das Kaninchen nicht mehr zu sehen. Sie befand sich in einem langen, niedrigen Korridor, der durch eine Reihe Lampen erleuchtet war, die von der Decke herabhingen. Zu beiden Seiten des Korridors waren Türen, aber sie waren alle verschlossen. Alice versuchte jede Tür erst auf einer Seite, dann auf der anderen zu öffnen, und dann ging sie traurig in der Mitte entlang, überlegend, wie sie je herauskommen könnte. Plötzlich stand sie vor einem kleinen, dreibeinigen Tisch aus dickem Glas. Darauf war nichts anderes als ein winziges goldenes Schlüsselchen, und Alice' erster Gedanke war, dass es zu einer der Türen des Korridors gehören könnte. Aber ach, entweder waren die Schlösser zu groß oder der Schlüssel zu klein, kurz, er passte zu keinem einzigen. Jedoch, als sie das zweite Mal herumging, kam sie an einen niedrigen Vorhang, den sie vorher nicht bemerkt hatte, und dahinter war eine Tür, ungefähr 15 Zoll hoch. Sie steckte das goldene Schlüsselchen ins Schlüsselloch, und zu ihrer großen Freude passte es. Alice schloss die Tür auf und sah, dass sie zu einem kleinen Gang führte, der nicht viel größer als ein Mäuseloch war. Sie kniete nieder und sah durch den Gang in den schönsten Garten, den man sich vorstellen kann. Wie sehr wünschte sie sich, aus dem dunklen Korridor herauszukommen und zwischen den bunten Blumenbeeten und kühlen Springbrunnen umherzuwandern, aber sie konnte kaum den Kopf durch den Eingang stecken. »Selbst wenn mein Kopf hindurchpasste«, dachte die arme Alice, »was würde es nützen ohne die Schultern?« »Oh, ich möchte mich zusammenschieben können wie ein Teleskop. Das geht ganz gewiss, wenn ich nur wüsste, wie.« Denn es war schon so viel Merkwürdiges mit ihr geschehen, dass Alice anfing zu glauben, es sei fast nichts unmöglich.

Natürlich geschieht genau das für gewöhnlich, wenn man Kuchen isst, aber Alice war schon so an wunderbare Dinge gewöhnt, dass es ihr ganz langweilig schien, wenn das Leben so natürlich verlief. Sie machte sich also daran und verzehrte den Kuchen völlig. Zweites Kapitel. Der Tränenteich. Verquerer und Verquerer, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im ersten Augenblick ganz sprachlos war. Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Leb wohl, Füße. Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr erkennen. So weit entfernt waren sie schon. »Oh, meine armen Füßchen! Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten? Denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit fort, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet.« »Aber gut muss ich zu ihnen sein«, dachte Alice, »sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Mal überlegen.« »Ich will ihnen jedes Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken.« Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde. »Sie müssen per Post gehen«, dachte sie. »Wie drollig wird es sein, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken. Und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alices rechten Fuß, wohlgeboren. Fußteppich, nicht weit vom Kamin. Mit Grüßen von Alice.« »Oh, was für ein Unsinn, ich schwatze.« Genau in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war jetzt über 9 Fuß groß und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel und rannte nach der Gartentür. Arme Alice, das Einzige, was sie tun konnte, war, auf der Seite liegend mit einem Auge auf den Garten hinunterzusehen. Aber an ein Durchgehen war noch weniger als vorher zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice, »so ein großes Mädchen.« Da hatte sie wohl recht. »Noch zu weinen? Hör gleich auf, sag ich dir.« Aber sie weinte trotzdem weiter und vergoss eimerweise Tränen, bis sich zuletzt ein großer Teich um sie bildete, ungefähr 4 Zoll tief und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie aus der Entfernung Schritte und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll gekleidet zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang und redete vor sich hin. »Oh, die Herzogin, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe gerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an. »Bitte, lieber Herr!« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief so schnell es konnte davon in die Nacht hinein. Alice hob den Fächer und die Handschuhe auf, und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich selbst sprach. »Wunderbar! Wie seltsam heute alles ist! Und gestern war es ganz gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht ausgewechselt worden bin? Lass mal überlegen. War ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel.« So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida«, sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig. Und bestimmt kann ich nicht klarer sein, denn ich weiß eine ganze Menge und sie, oh, oh, oh, sie weiß sehr wenig. Außerdem, sie ist sie selbst und ich bin ich und, oh, wie konfus das alles ist. Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst immer wusste. Lass mal sehen. 4 mal 5 ist 12 und 4 mal 6 ist 13 und 4 mal 7 ist...